Sie hörten den Raga Chandranadan aus der Signature Series Volume 1 des AMMP-Labels von Ali Akbar Khan auf der Sarod. Die Serie wird in Indien von Music Today vertrieben. Erklärt sich das Interesse des Westens für die indische Klassik etwa aus der Abwesenheit der Mikrotonalität in seiner eigenen Musikkultur, wenn man von der experimentell orientierten Zwölftonmusik absieht? Es ist gewiss mehr, eine Vielzahl von Rahmenbedingungen wie die Optik und das Klangbild einer Sitar, Veena, Sarangi oder Sarod, die Besonderheiten der indischen Musikpädagogik oder das komplexe System der Rhythmik tragen zum weltweiten Interesse für die indische Klassik bei. Der ausschlaggebende Parameter jedoch ist der Effekt des einzigartigen Sounds indischer Ragas, seine emotionale Wirkung begründet in der mikrotonalen Struktur und ihre Ausgestaltung in einem strengen Regelwerk. Dazu mit Zitat aus dem Sahaj Sangit: Ein klarer Klang ist der Schatz von Glückseligkeit für den Glücklichen, Zerstreuung für diejenigen, die leiden, der Gewinner der Herzen der Zuhörer und der erste Botschafter von der Liebe Gottes. Im Sahaja Yoga wird die indisch-klassische Musik neben andächtiger Gebetsmusik eingesetzt. Man geht davon aus, dass die sieben Hauptnoten mit den sieben Chakren korrespondieren. Diese moderne Form des Yogas wurde von Sri Mataji Nirmala Devi im Jahre 1970 gegründet. Einen ähnlichen Ansatz finden wir mit den Zeitzyklen der Spielzeit von Ragas zu bestimmten Tages-, Nacht- und Jahreszeiten wieder. Wir verweisen dazu auf unsere Sendung Ragas und ihr Zeitzyklus im ayurvedischen Verständnis, die drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha-Dominanz. Angesichts der besonderen Anforderungen an den Interpreten, feinste Nuancierungen mit Berücksichtigung der 22 Srutis in einer Raga-Interpretation zum Ausdruck zu bringen, stellt sich nach dem theoretischen Verständnis nun die Frage nach der konkreten Realisierbarkeit. In der zeitgenössischen Musik des Hindustani Sangit können zur Orientierung drei grundlegende Modelle herangezogen werden: die Musik der melodischen Kontinuität, die Musik der melodischen Diskontinuität und die Musik des Rhythmus. Das vokale Modell basiert auf der melodischen Kontinuität. Hier dominiert das melodische Element über dem rhythmischen. Wie kein anderes Instrument in der indischen Klassik ist die menschliche Stimme geeignet, alle Facetten der Ornamentik einer Raga-Interpretation im Gesang zum Ausdruck zu bringen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts folgten die Blas- und Streichinstrumente dem Vokalmodell. Es war ihr natürliches Territorium. Man verstand die Blasinstrumente als akustische Verstärkung des menschlichen Atems. Und die Streichinstrumente sind eine mechanische Annäherung an die musikalischen Einsatzmöglichkeiten der menschlichen Stimme. Dazu präsentiert uns kein Geringerer als Pandit Jasraj selbst, der Meister des Kajals, dem elegantesten Gesangsstile der nordindischen Klassik, den mächtigen Raga Shankara. Dieser Raga ist in Indien sehr beliebt, verkörpert er den Bezug von Lord Shiva zu Musik und Tanz, auf der Suche nach dem perfekten Klang und einer reinen Seele. Raga Shankara findet sich gleichfalls als Shankarabharanam in der südindischen Klassik, als Nummer 29 im Elakata-System. Es werden alle natürlichen Noten Sudaswaras gespielt, ausgenommen die vierte Stufe Madhyam. Vibhushitananga Riputamanga Vibhushitananga Riputamanga Vibhushitananga Riputamanga Vibhushitananga Riputamanga Vibhushitananga Riputamanga Vibhushitananga Riputamanga Vibhushitananga Satyakritanik janati bhanga Sadhyakritanek janati manga vibhushitananga Sadhyakritanek janati manga Sadhyakritanek janati manga vibhushitananga vibhushitananga Wir hörten den Raga Chankara, eine Live-Aufnahme mit Pandit Jasraj vom Savai Gandharva Music Festival in Pune. Die Aufnahme findet sich auf der CD Classical Vocal Pandit Jasraj und wurde im Jahre 2001 beim Label Fountain Music Company Pune veröffentlicht. Wir sprachen heute von drei grundlegenden Modellen in der zeitgenössischen Klassik Nordindiens. Dem Vokalmodell für eine Musik der melodischen Kontinuität folgt das Rudravina Tantka-Modell für eine Musik der melodischen Diskontinuität. Gemeint ist die Klangbildung auf Saiteninstrumenten durch Anschlagtechniken, die eine große Bandbreite von Stilistiken und Ausdrucksmöglichkeiten bietet, für eine Balance zwischen den melodischen und rhythmischen Elementen. Spieltechnisch sind eine Vielzahl der indischen Instrumente weitaus weniger auf die mikrotonale Struktur ausgelegt, als man zunächst vermuten mag. Dennoch erfuhr weltweit die Instrumentalmusik der nordindischen Klassik im 20. Jahrhundert einen Boom. Die Sitar-Spieler lehnten sich am ehesten an die Phrasierungen des Gesangs an. Die Flötenspieler und Sarangimestros wiederum folgten der Sitar. Der herausragende Flötist unserer Zeit, Hariprasa Charasia, entwickelte für das Spiel auf der Bansuri, der Bambusflöte, spezielle Techniken, um die Ornamentik der Ragas auf einem der ältesten Instrumente Indiens zum Ausdruck zu bringen. Das Harmonium und seine Vorläufer, in Paris und Kopenhagen im späten 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt, wurde kurze Zeit später nach Indien importiert. Es ersetzte als Begleitinstrument bis ins frühe 20. Jahrhundert die indische Fiddle, die Sarangi. Das Harmonium wurde 1940 von All India Radio, dem staatlichen Rundfunk Indiens, von jeglichen Sendeübertragungen für einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren verbannt. Die Experten befanden, dass die 22 Shrutis auf diesem Tasteninstrument mit 12 Tönen je Oktav nicht adäquat abgebildet werden können. Die Sarod bildet eine echte Ausnahme. Sie entwickelte sich durch Modifizierungen von Ustad Ali Akbar Khan weg von dem perkussiv-melodischen Modell. Ihr Platz wurde von dem Sandhur, eine Art Hackbrett, eingenommen. Die nun folgende Aufnahme zeigt uns die Gestaltungsvielfalt auf der indischen Flöte. Es spielt Pandit Vichai Rakaf Roy, dem es in seinen Raga-Interpretationen gelingt, die Antike der indischen Musik dem Ohr eines modernen Publikums näher zu bringen, als Vergleich der zu Beginn auf dem Sandhur gehörte Spätabendraga Zinsotti und im direkten Anschluss ein Duett von Sarangi, der indischen Fiddle und der Sitar. Auf der im Jahre 2008 beim Label Sense World Music veröffentlichten Doppel-CD Omet findet sich der Raga Kaunsi Kannada, eine Kombination des majestätischen Fünftonragas Malkauns und des Ragas Darbari Kannada, dem Raga der Opera. Auf der Sarangi Ustad Sultan Khan und auf der Sitar Samantha Manjumeta, die ältere Schwester des indischen Slide-Gitarristen Vishwa Mohan Bhatt. Diese Aufnahme dokumentiert, dass man in Indien experimentierfreudig und an einer kontinuierlichen Weiterentwicklung in der indischen Klassik interessiert ist. Thank you.